sondern darum, das Denken in Großkategorien überhaupt aufzugeben und das dazwischen als Mehrwert, nicht als Mangel zu begreifen. Zitat Ende. Man beachte, ein Denken in Großkategorien soll überhaupt in Frage gestellt werden. Es wird phänomenologisch reduktionistisch mit Geschlechterkategorisierungen gleichgesetzt. Selbst dann, wenn Frauen heute mit den Männern bildungsmäßig gleichgezogen sind, ja, sie sogar zum Teil besser ausgebildet sind als Männer, nicht zuletzt eine poststrukturalistisch-feministische Denkakrobatik verlangt einem einiges an Abstraktionsvermögen ab, die jedoch vielleicht nicht von ungefähr in letzter Zeit erlahmt, mündet feministische Theorie nach wie vor vor allem in Differenz, Unterschiedlichkeit, Relationalität, in Widersprüchen und Ähnlichem, offenbar in vollkommener Unfähigkeit, das hierarchische Geschlechterverhältnis selbst in Abstrakto zu fassen. Wenn Rousseau in bezeichnender Weise klein gehaltenen Sophie-Kapitel des Emils geschrieben hat, ihre, also die der Frau, ihre Würde ist es niemals gekannt zu sein, so scheint sich dies geradezu auf den Verzicht des asymmetrischen Geschlechterverhältnisses grundbegrifflich betrachtet zu übertragen zu haben. Wenn Frauen so entgegen altpatriarchalen Ideologien heute bewiesen haben, dass sie sehr wohl zu abstraktem Denken fähig sind, muss diese Unfähigkeit oder besser gesagt Unwilligkeit an etwas anderem liegen und in tiefgreifenden patriarchalen Strukturen der Wertabspaltungsvergesellschaftung verankert sein, wonach Frauen für die Reproduktionstätigkeiten Liebe, Fürsorge, Pflege und Hege, hingegen Männer für die Öffentlichkeit zuständig sein sollen. Wert, Mehrwertgewinnung und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Dieses Prinzip geht durch alle Sphären. Selbst wenn Frauen auch in öffentlichen Sphären schon immer anzutreffen waren, also die Konzentration von Tätigkeiten ist in der professionellen Care-Sphäre irgendwie halt signifikant. Sie werden irgendwie auch schlechter als Männer bezahlt, selbst wenn sie in nicht weiblichen Erwerbsberufen tätig sind und Ähnliches. Also daran sieht man eben, dass es durch alle Bereiche geht und nicht einfach so dieses Wertabspaltungsprinzip und nicht einfach so verdinglicht in der Privatsphäre oder und in der Öffentlichkeit gewissermaßen sitzt. Grundsätzlich muss dabei davon ausgegangen werden, dass kein Individuum in den geschlechtsspezifischen Mustern aufgeht, allerdings sich auch nicht einfach dem entziehen kann. Grundsätzlich ist so die Wertabspaltung als historischer Prozess zu begreifen. Sie ist nicht in den verschiedenen Phasen der kapitalistisch-patriarchalen Entwicklung als statische, immer dieselbe aufzufassen. In der Postmoderne zeigt sie so wiederum ein neues Gesicht, wenn traditionelle Rollenvorstellungen aufweichen, entsprechende Kleinfamilienverhältnisse erodieren und Frauen doppelt vergesellschaftet sind. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier, indem Frauen immer noch weniger verdienen und so weiter, was ich eben vorhin schon gesagt habe. Und selbst wenn sie an den Schalthebeln der Macht sitzen, werden sie gewissermaßen als eierlegende Wollmilchsau immer noch mit Care identifiziert, auch in dem Sinn, dass sie etwa privat wie im Finanzsektor wesentlich zuverlässiger Kredite zurückzahlen und somit für das Krisenmanagement in einem verfallenden Kapitalismus geeigneter erscheinen als Männer. Noch in veränderten ökonomischen, historischen Kontexten erscheint so das Wesen der Wertabspaltung. In diesem Zusammenhang wäre auch ein gesellschaftlich androzentrisches Unbewusstes

sich als ihrerseits Vermitteltes bewusst ist, desto bündiger die Verpflichtung des Gedankens, mit dem es aufzunehmen, was ihm Festigkeit einbringt, die er in sich nicht hat. Deshalb gilt, Unmittelbarkeit bleibt der Dialektik nicht, als was sie sich unmittelbar gibt. Sie wird zum Moment anstatt des Grundes. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das kann ich jetzt leider Gottes also irgendwie in dem Referat nicht anders machen, weil ich denke tatsächlich, dass eben ein anderer theoretischer Begründungszusammenhang im Feminismus her muss und dass der bisherige einfach irgendwie so, gerade was die gegenwärtigen Krisentendenzen angeht, da also nichts ausrichten kann oder einfach nicht viel davon zu sagen hat, dazu zu sagen hat oder Auskunft geben kann überhaupt über die Krise. Dabei geht es mir im Übrigen auch um eine Enthierarchisierung von Formebene und empirischer Oberfläche. Auf ihre Vermittlung bestehend haben beide Seiten ihre Berechtigung, genauso wenig wie sie in eins gesetzt werden können, indem die eine durch die andere ersetzt wird. Dies gilt umso mehr, als sich die Wertabspaltung ohnehin nicht mehr nur des alten androzentrischen Subjektstatus versichern kann. So gesehen haben auch Differenzen und entsprechende Kumulationseffekte hinsichtlich Rasse, Klasse, Geschlecht, Homophobie und so weiter Platz auf der identitären Mikroebene wie auf der soziologischen Mesoebene, vorausgesetzt, sie werden vor dem Hintergrund dieser Vermittlung im Konnex des Gesamtzusammenhangs gesehen. Einwänden gegenüber Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und ökonomischen Disparitäten muss eine Wertabspaltungskritik deshalb schon immer von sich aus genügen. Damit kann sich der Wertabspaltungszusammenhang als nicht bloß soziologisch bornierter im Sinne des engeren Geschlechterzusammenhangs gerieren, sondern er muss als ein schon immer übergreifender Gesamtzusammenhang begriffen werden, der als ein in sich selbst gebrochener nicht wiederum ein neuer Hauptwiderspruch sein kann, analog zum alten Hauptwiderspruch des Arbeiterbewegungsmarxismus. Vielmehr ginge es überhaupt erst einmal um die Thematisierung der Wertabspaltung als gesellschaftliches Grundprinzip in der Ära einer Hypostasierung von Differenz und Relation jenseits weißer feministischer Mittelschichtsinteressen, das aus sich selbst heraus schon unterschieden und dem von ihr Geschiedenen stattgeben muss. Nur so kann es überhaupt bestehen. Als solches ist die Wertabspaltung als Grundprinzip jedoch unabweisbar. Wenn dergestalt die Wertabspaltung als gesellschaftliches Grundprinzip sozusagen als philosophische Größe, die über ein feministisches Partikularinteresse hinaus die gesamte Weltgesellschaft bestimmt zu betrachten ist, kann dies freilich auch nicht wiederum im partikularen Kontext der feministischen Debatte verhandelt werden, sondern ob ihres Allgemeinheitscharakters müsste diese Grundlage kritischer Theorie überhaupt sein. Das hierarchische Geschlechterverhältnis kann nicht mehr nur als Aspekt allgemeiner Theoriebildung auf der Ebene der bloßen Subjektkonstitution behandelt werden, wie manche meinen, zum Beispiel im Kontext einer sonst universalistisch verstandenen Wertkritik. Es geht um nichts anderes als die Wahrheit des falschen Ganzen, die nun neu konzipiert werden muss. Es geht also nicht nur um feministische Theorie mit dem Ziel der Befreiung der Frau und entsprechenden Thematisierungen auf der Subjektebene, sondern um viel mehr. Darum aber auch. Bezeichnenderweise kommen heute radikal linke Kongresse wie der No Way Out Kongress 2007, aber auch so ein neuerer Kongress hat jetzt stattgefunden, ich glaube Arbeit und Krise hat der geheißen, also auch vom ums ganze Bündnis im Dezember letzten Jahres veranstaltet,

Ja, ich denke, ich meine, was heißt aufgeholt? Ich meine, aufgeholt haben sie ja in gewisser Weise schon, was die Bildung angeht. Also irgendwie, da haben ja mehr, machen ja mehr Mädchen Abitur, oder zumindest war das in den letzten Jahren ein paar Mal der Fall, als Männer oder so. Insofern haben es schon also die Männer eingeholt. Allerdings ist es halt so, dass sie irgendwie immer noch weniger verdienen, dass halt irgendwo so das mit den Machtpositionen, mit dieser Ergatterung halt auch nicht klappt, ne? Und dass insofern halt da immer noch irgendwie vieles im Argen liegt. Und ich glaube auch gar nicht, dass das innerhalb kapitalistisch-patriarchaler Verhältnisse sich sozusagen machen lässt, so leicht. Also ich denke, gerade so dieser Reproduktionsbereich, der ist da schon so ein Klotz am Bein sozusagen. Und die Zuordnung also der Frauen dahin. Ich glaube eher, dass das so rausgeht, dass eben so Tendenzen, wie man sie heute jetzt schon feststellen kann, was ich auch gesagt habe in meinem Referat, also diese Tendenz hin zur eierlegenden Wollmilchfrau, also dass Frauen sozusagen für Geld und Überleben gleichermaßen zuständig sind, je mehr irgendwie auch so die sozialen Verhältnisse erodieren, also auch Familie und so weiter und so fort. Und wo das also nicht einfach dann halt in so ein Wohlgefallen sich sozusagen auflöst, jetzt sind wir halt gleichberechtigt oder so, und dass sich das dann halt gerade in Verfallszuständen dann eben auch zeigen wird. Also das halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass das so ist, dass bestimmte, das was ich Hausfrauisierungstendenzen genannt habe bei Männern, also dass sozusagen je mehr die Erwerbsarbeit erodiert, also Männer auch nicht mehr im gleichen Maße sozusagen ihr Identität daran hängen können, dass das eben nicht irgendwie mündet, dass irgendwo sozusagen der jetzt die Babyflasche in die Hand nimmt, sondern ich habe eher so den Eindruck, dass der da ganz andere Flasche in die Hand nimmt. Und also mit anderen Worten, also das war jetzt bloß ein Bild dafür, also irgendwie, dass da halt das nicht einfach so geschluckt wird sozusagen, wie es oberflächlich vielleicht so zunächst erscheinen will, dass eben diese Männerrolle, diese traditionelle jetzt halt erodiert. Und ich meine so das mit dieser Gewalt und so, mit dieser männlichen Gewalt, das ist ja auch was, was nicht unbedingt im Abnehmen begriffen ist. Und ich denke, da wird sich manches halt noch zuspitzen. Nee, also ich sehe das so, dass die Abspaltung das notwendig andere ist. Also aber die Wertabspaltung ist sozusagen so dieser Begriff, der sozusagen diese gesellschaftliche Totalität als Basis, das Basisprinzip davon ist, sozusagen. Also nicht die Wertabspaltung ist das andere vom Wert, sondern die Abspaltung ist das andere vom Wert, und beides zusammen in dialektischer Verschränkung ist sozusagen dieses Basisprinzip. Deswegen ist auf höchster Abstraktionsebene eben, sind auch beide Elemente sozusagen gleichrangig in der Theorie. Ja, genau. Weil sie eben sowohl Wert als auch Abspaltung. Genau, genau. Also ich meine, ich muss halt jetzt noch einmal dazu sagen, der Vortrag, der war jetzt natürlich abstrakt. Umsonst ging es ja auch nicht so um das Abstraktionstabu im Feminismus. Aber ich denke halt tatsächlich, und wollte es nochmal betonen, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube halt das, was da momentan so an dekonstruktivistischer Theoriebildung halt so rumkurft und was so Hegemonie erreicht hat, dass das halt wirklich irgendwie überhaupt nicht dazu in der Lage ist, diese Krisentendenzen irgendwie da was Sinnvolles dazu beizutragen, sondern dass eben selber eher zu so einer Flexibilisierung beiträgt, die sowieso gewünscht ist in so einem neoliberalen Kapitalismus. Also wo du irgendwie sozusagen allenthalben dich schmissig in die Kurve legen musst, also um überhaupt irgendwie überleben zu können sozusagen, und dich dauernd verändern musst und so. Und das Problem ist halt einfach, dass so dekonstruktivistische Feminismen sich jetzt, nachdem es in den 90er Jahren ziemlich harte Auseinandersetzungen gegeben hat, ich sage es jetzt mal plakativ, zwischen so materialistischen Feministinnen und eben so Kulturfeministinnen sozusagen, jetzt eben so die Tendenz dahin geht, sich da überhaupt nicht mehr darum zu scheren, also um die Prämissen dieses, also eines gewissermaßen materialistischen Feminismus und so einem Kulturdiskursfeminismus, sondern dass man einfach frisch, fröhlich alles jetzt zusammenschmeißt und sagt, warum? Man kann doch irgendwie das eine und auch das andere haben. Als ging das irgendwie so nach so diesem Gusto dieses postmodernen Anything Goes. Ne? Und ich denke, das hat irgendwie, so geht das nicht. Ne? Und ich denke auch nicht, dass das so ist, dass man das einfach zusammenschmeißen kann, sondern ich denke eher, dass so dieser Kulturfeminismus und so dieser dekonstruktivistische Feminismus selber erklärt werden muss aus der historischen Situation heraus. Und nicht irgendwie umgekehrt, dass man einfach so, ja, das einfach irgendwie so zu einer Suppe zusammenrührt. Ja? Ja, aber also, was für mich interessant ist, ist, dass es geht eigentlich um Abstraktionsniveaus oder um Mikro-Makro-Ebene. Auch, ja. In meinem Verständnis. Und ich finde eben eigentlich genau das Interessante, dass da ja ein niedrigeres Abstraktionsniveau eben sehr wohl total fruchtbar sein kann in der theoretischen Entwicklung, und ich finde es eigentlich falsch, zu widersprechen, wenn die höhere Abstraktionsebene halt erhalten bleibt und sie als Vorbedingung halt irgendwie für diese niedrigere Abstraktionsebene herangezogen wird. Aber was ich dann das Interessante daran fände, ist eben genau, dass eigentlich auch Theoriebildung dann in marxistischen Zusammenhängen eben auch heißen müsste, nicht nur eben in Bezug auf feministische Themen, sondern in Bezug auf die gesamte Theoriebildung, dass eben die Mikroebene sehr wohl auch eine Relevanz hat in der Theoriebildung. Das wäre für mich sozusagen auch das feministische Element gleichzeitig, das in dem Ganzen, nämlich die Verknüpfung von Makro- und Mikroebene. Ja, aber da habe ich ja eigentlich gar kein Problem damit. Das habe ich zum Schluss gesagt, vielleicht ist das nicht so klar rübergekommen. Aber ich habe ja schon gesagt irgendwie, dass innerhalb dieses Gesamtkontextes sozusagen, wenn man mit den Vermittlungen rechnet, dann auch so diese identitären Mikrostrukturen sozusagen gleichermaßen ihren Platz haben, als auch die soziologische Mesoebene. Da habe ich jetzt in dem Sinne gar kein Problem. Ich glaube allerdings, das Problem ist halt, so was diese Mikroebenen angeht, da glaube ich halt, dass das, wie der Adorno das gesagt hat, wie ich ihn zitiert habe, dass das irgendwie ein Moment ist und nicht der Grund. Und heutzutage in diesen feministischen Theorien ist es genau umgekehrt. Da ist mir zum Beispiel schon gesagt worden irgendwo, ja, bei Veranstaltungen, als ich mein Wertabspaltungskonzept vorgestellt habe, ja, aber irgendwie, also wenn man jetzt einmal auf eine Metaebene geht, des Diskurses geht. Also ich meine, da sieht man ja schon mal so dran, wie das dann gehandhabt wird. Also so die eigentliche Metaebene und die eigentliche Grundlage ist der Diskurs und wie Realität sozusagen gemacht wird. Und irgendwie das soll dann irgendwo sozusagen das Untergeordnete sein. Und das glaube ich, also so kann man das halt einfach nicht machen. Ne? Und ich finde auch, ich meine, es gibt ja mehrere Ebenen. Es gibt es mit der Mikro- und Makroebene. Da gibt es aber ganz verschiedene Arten, diese Mikroebene dann wiederum zu fassen. Und ich glaube aber, diese Mikroebene, so wie sie nun gefasst wird, also so zu Dekonstruktivismen im Feminismus, ist es ja was, und das ist ja genau mein Problem, wo eigentlich eine Skandalierung des Geschlechterverhältnisses, des Asymmetrischen gar nicht mehr gemacht werden kann, sondern es soll ja, das ist ja dieses Zitat gewesen von der Christina Thürmer-Rohr, diese ganzen Begriffe verschliffen werden sozusagen, es sollen ja Verschleifungen stattfinden, genau das ist ja der Kern des Ganzen, um es lächerlich zu machen, um es zu verwirren, um zu zeigen, dass es das in dem Sinne gar nicht so gibt. Und das ist genau das Problem. Das Problem ist, dass dann die Skandalierung, die Benennung überhaupt, nämlich von Ungleichheitsverhältnissen, von einer asymmetrischen Geschlechterhierarchie nicht mehr erfolgen kann, im strengen Sinne. Also wenn das dann doch erfolgt in solchen Aufsätzen, ist das eigentlich eine Paradoxie aufgrund des eigenen Theoriefundaments. Und das, finde ich, ist schon auch wichtig. Ich finde zum Beispiel, was auch ziemlich wichtig ist, das ist ja, was so eine Mikroebene angeht, das ist zum Beispiel die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse war ja irgendwo so in den 90er Jahren weitgehend draußen. Die Psychoanalyse, da war irgendwie, da ist der Foucault und das ist dann irgendwie so das Geständnis so im psychoanalytischen Setting und das ist sozusagen dann selber was Anti-Emanzipatorisches, ne? Und wo man sich dann irgendwie auch entsprechend der tiefen Strukturen auch in den Subjekten und in der Kultur auch und in der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft, wo man sich das gar nicht mehr angucken wollte, so Binnenstrukturen, was läuft da eigentlich ab, sondern sich mit so einem quasi behavioristischen Zugang zufrieden gegeben hat. Und das, finde ich, ist halt viel zu wenig und das hat halt auch viel zu wenig Erklärungskraft, weswegen trotz aller Veränderungen sich vieles, wenngleich in modifizierter Form, trotzdem durchhält. Naja, also das Problem ist, also ich muss jetzt einmal ganz ehrlich sagen, dass ich da immer bloß mit halbem Auge hingucke. Also, wenn ich jetzt einmal ganz ehrlich bin, irgendwie ist das jetzt nicht mein Hauptarbeitsschwerpunkt oder so. Aber was ich jetzt da halt so sehe, das ist halt schon, ich meine, was auch nicht, die Birgit Sauer oder sowas, oder ich meine, die Kreisky finde ich zum Teil ganz gut, habe ja eingearbeitet und so. Aber ich finde halt grundsätzlich schon, dass jetzt gerade so, was diese Weiterentwicklungen angeht, also so bei der Sauer oder so, wo es dann auch dann so mit, wie heißt jetzt das, mit Government, nicht, nein, Global Governance heißt das und solchen Dingen und irgendwie auch Regulationstheorien, mit was da halt nicht so rumgemacht wird, dass ich das schon irgendwie defizitär finde. Ich finde halt irgendwie muss man dann da halt so im akademischen Betrieb halt was machen und dann macht man halt was und irgendwie man versucht dann Sachen zu erweitern und es steht dann halt daneben und irgendwie wird es dann auch in Texten von Männern und Männer beherrschen ja immer noch diese Sphäre, diese politologische Sphäre, dann einmal so in Klammern, ja, Sauer Vergleiche sowieso oder sowas halt darauf hingewiesen oder so. Aber im Grunde genommen finde ich, dass da eigentlich das alles fürchterlich langweilig ist und dass eigentlich einem die Füße einschlafen da dabei. Und es gibt einige Sachen von früher, die mir da in den Sinn kommen, noch so aus den 80er Jahren, zum Beispiel das mit der Carol Bateman, so mit dem Gesellschaftsvertrag, Geschlechtervertrag und solche Sachen. Da gab es eigentlich noch so Ansätze, wo wirklich so was ganz Grundsätzliches thematisiert worden ist. Und das hat sich jetzt alles so komisch akademisch, dekonstruktivistisch, regulationstheoretisch irgendwie verwaschen, verlangweiligt irgendwie so. Und insofern, also wie gesagt, es ist nicht mein Arbeitsschwerpunkt, so habe ich einfach den Eindruck. Und wenn ich dann da halt immer was lese und dann ist es dann halt immer, da wird dann halt so alibimäßig, kommt dann einmal die Sauer oder irgendeine von denen dann auch bei so im VSA-Verlag oder im Westfälischen Dampfboot in den einschlägigen Aufsatzsammlungen und so. Ach, und dann lese ich das und dann denke ich immer, oh nein, und so irgendwie, verstehst du, ich kann es dann nicht einmal irgendwie der allgemeinen Theoriebildung manchmal verdenken, dass ich das irgendwie nicht berücksichtigt, wobei man sagen muss, wenn ich den Demirovic lese, ist er langweilig. Also, aber ich meine, grundsätzlich ist es schon so, dass in Bezug auf den Staat und diese Wertabspaltungskritik halt mehr geschehen müsste. Bloß irgendwie muss da halt noch ganz viel geschehen und irgendwie steht es halt einfach noch aus. Mich würde noch mal interessieren, deine Positionierung zum Poststrukturalismus, weil ich die eher sehr, sehr kritisch rausgehört habe und dann aber im Endeffekt hast du eh wieder den Bogen gemacht, so ja, es ist auch wichtig, eben die eigene Situiertheit zu berücksichtigen, aber eben nur in Kombination mit einem gewissen Abstraktionsniveau. Und das ist für mich im Poststrukturalismus teilweise total gegeben. Das habe ich bei dir eben nicht rausgehört. Ich weiß nicht, also, kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Also ich finde irgendwie nicht, dass das mit dem allgemeinen Abstraktionsniveau irgendwie in meinem Sinne irgendwie beim Poststrukturalismus feststellbar ist. Also ich meine, wenn ich jetzt da zum Beispiel die Butler nehme oder Queer-Theorien oder so, da ist ja schon immer irgendwo so, im Grunde genommen, so diese Identitätsfrage steht dann da im Vordergrund. Und somit auch irgendwo so, was bestimmte Gruppen von Frauengruppen, meinetwegen Schwule oder die man ja auch dann immer so nennen darf oder so, das ist immer der Ausgangspunkt, von dem das ausgesehen wird. Sozusagen, das ist immer so ein positivistischer, wissenssoziologischer Standpunkt, der da zum Ausgangspunkt genommen wird und wo eigentlich dieses Übergreifende, wo zunächst einmal Identität, was zunächst einmal mit Identität gar nichts zu tun hat, wo man auf ganz andere Ebenen gehen müsste, wo das irgendwie nicht nur vernachlässigt wird, sondern einfach als gar nicht irgendwo ausgegangen wird. Und wo auch gerade so diese, so eine Totalität, also im marxischen Sinne, also was eben irgendwie, wo halt so die Foucault'sche Diskurstheorie was vollkommen anderes ist, wo sowas eigentlich irgendwie lange Zeit nicht nur irgendwo nicht gemacht worden ist, sondern wo man einfach gesagt hat, irgendwie da hat man keine Lust drauf. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an Gilde Meister-Wetterer, die da in den Traditionen Brüche und so sich mokiert haben über die, das sind jetzt zwar keine Dekonstruktivistinnen in diskursanalytischer Hinsicht, aber ebenso ethnomethodologische, also wie blöd irgendwie das nicht ist, von einer Arbeitsteilung auszugehen irgendwie, was ja der marxische Feminismus damals gemacht hat, sondern die Arbeitsteilung ist ja ein Effekt der Konstruktion und der Interaktion. So wurde das gesehen, gell? Und das bloß als Beispiel, und das wurde ganz lange ausgeklammert, und da gibt es auch Polemiken dazu, also irgendwie gerade von Dekonstruktivistinnen auch. Und da ist mir dann wirklich irgendwo so richtig mit hocherhobenem Kopf irgendwo so, du blöde marxistische Materialistin, was willst du da irgendwo so, ist doch alles bloß hergestellt, deine ganzen Grundannahmen, die sind einfach für den Arsch. Und jetzt irgendwo kommt dann irgendwo so der, dieses Queer-Zeugs, ach, so ein bisschen irgendwie mit der Marxismus und wir müssen doch zusammengehen und irgendwie, das macht doch nichts, ein wenig sagen wir das und ein wenig sagen wir, sagt ihr jenes, ach, das tun wir doch einfach zusammen und dann ist doch alles gut oder so. Und das finde ich irgendwie problematisch. Und da finde ich irgendwie, dass dieser Poststrukturalismus, der hat überhaupt keinen einen übergreifenden Gesamtzusammenhang im Sinne von so einer Totalität. Und das ist mein Problem dabei. Und den gilt es nicht nur wertabspaltungskritisch zu erweitern, sondern der muss auf ein neues qualitatives Niveau gehoben werden.